Es ist Mittwoch und immer um diese Zeit begutachten unsere Kritiker hier im Radiofeuilleton neue Filme, die ab morgen in unsere Kinos laufen. Im Studio ist Anke Lewicke. Willkommen. Hallo. Sie haben sich zwei Filme angeschaut, Anke. Beginnen wir mit der Produktion aus den USA, Fruitvale Station. Das ist ein Film, der eine reale Geschichte zum Vorbild hat, den rassistischen Mord an dem schwarzen Oscar Grant, ein Fall aus dem Jahr 2009, der weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Was für einen Film hat der Regisseur Ryan Coogler daraus nun geformt? Na, ich glaube, diesem Regisseur war es einfach ein unheimliches Bedürfnis, diese anonymen Bilder, die ja von Millionen Menschen im Internet gesehen wurden, weil alle haben ja mit ihren Handys das gefilmt, denen wollte er einfach eine Geschichte geben. Also zeigen, was da überhaupt für ein Mensch gestorben ist. Und auch uns zeigen, also in dem Film erfahrbar machen, was es heißt, aus einem Leben gerissen zu werden. Und deshalb erzählt er uns die letzten 24 Stunden aus diesem Leben von Oscar Grant. Und das macht er eben aus ganz nächster Nähe. Er geht ganz nah mit seiner beweglichen Kamera dran. Und deshalb geht der Film auch eigentlich los in einer ganz intimen Situation im Schlafzimmer. Dort ist er mit seiner Freundin. Die beiden haben eine Ehekrise, tauschen trotzdem Zärtlichkeiten aus. Dann legt sich die kleine Tochter dazu ins Bett. Man frühstückt. So ein ganz banaler Tag beginnt eigentlich. Aber dann bekommt man mit, dass Oscar Grant als Afroamerikaner eben doch immer nie so richtig Fuß fassen konnte im Leben. Er saß schon mal wegen Dealerei im Gefängnis. Jetzt ist er draußen, hat seinen Job im Supermarkt verloren, weil er eben immer zu spät kommt. Er will aber nicht mehr dealen und wirft sein Marihuana weg. Dann geht er zu den Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier seiner Mutter. Und es gibt so ein ganz schönes Bild, was mir nicht aus dem Kopf geht. Da sitzt er im Auto, hört so den typischen Gangster-Raps. Ne? Er ist ja eigentlich auch so ein Hip-Hopper mit Goldkettchen und weißem T-Shirt. Und dann merkt man, dass er so mit seinen Bildern hadert. Will er jetzt der coole Gangster bleiben oder will er es wirklich wissen? Also will er wirklich probieren, einen Fuß ins Leben zu bekommen, einen normalen Job und so weiter? Und das wird er eben nie mehr feststellen können, weil er kurz hinterher einfach erschossen wurde. Und wir werden es auch nicht mehr erfahren. Wir haben vorhin in unseren Kulturnachrichten schon die breite Zustimmung der journalistischen Kollegenschaft gehört zu diesem Film. Ich stelle mir, Anke Lewicke, es ist auch beklemmend vor, diesen Film zu sehen über einen Menschen, über seinen Alltag, von dem ich als Zuschauer ja weiß, dass alles tödlich endet. Ja, genau so ist es mir auch gegangen. Also ich hatte genau das, was Sie beschrieben hatten. Ich saß da in einer ganz paradoxen Situation. Einerseits bin ich dem wirklich gerne gefolgt, weil es auch schön und dicht erzählt war. Und andererseits habe ich eben diesen Wissensvorsprung. Und dieser Wissensvorsprung bringt ja den sogenannten filmischen Suspense, also einen Spannungsmoment mit sich. Und da habe ich mich gefragt, ach, kann man das wirklich so machen? Und dann sind mir aber andere Filme einfach eingefallen, zum Beispiel Elephant von Gus Van Sant. Der macht ja nichts anderes als Ryan Coogler. In Elephant geht es ja um die Vorfälle in der Highschool Columbine und der begleitet eigentlich auch nur die jungen Menschen auf ihren letzten Gängen, bei ihren letzten Gesprächen. Und da hatten wir das Problem nicht. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, da geht es um Amoklauf. Und Amoklauf hat ja immer so einen unerklärlichen Rest, so ein Mysterium. Und das hat sich über den Film gelegt. Und hier ist es natürlich anders. Hier ist es ein ganz konkreter rassistischer Akt. Wir wissen einfach, dass hier ein junger Mensch wegen seiner Hautfarbe und nur weil er zu einem falschen Zeitpunkt an einem falschen Ort war, umgebracht wurde. Und das geht uns an. Und deshalb sind wir eben auch direkt von dem Film angesprochen und müssen eben auch Stellung beziehen. Und deshalb bin ich auch relativ wütend und traurig aus dem Kino gegangen. Kommen wir zum zweiten Film, bei dem der Tod auch eine maßgebliche Rolle spielt. Ein Film aus Deutschland, Die Erfindung der Liebe, gedreht von der Regisseurin Lola Randl. Wir werden sie nachher selbst hören im Gespräch hier im Radiofeuilleton. In ihren Film hat der Tod förmlich hineinregiert. Auf welche Weise? Ja, und zwar während der Dreharbeiten vor 3 Jahren ist ihre Hauptdarstellerin Maria Kwiatkowski ja gestorben. Damals wurde uns nie gesagt, warum. Man hat immer geahnt, das waren Drogengeschichten. Und dann hat eben Lola Randl diese Szenen, die sie bereits mit dieser Schauspielerin gedreht hatte, einfach ein Jahr liegen gelassen. Und dann hat sie sich gesagt, ach, das ist vielleicht schade und hat sich überlegt, ich versuche die Szenen mit einer Rahmenhandlung zu verbinden. Und da hatte sie eigentlich eine kluge und recht naheliegende Idee. Also warum die Probleme, die sie selbst hatte, nicht auch in dem Film zu thematisieren. Deshalb geht der Film eben auch mit einer Beerdigung los. Wir sehen eben, wie Emily, gespielt von Maria Kwiatkowski, beerdigt wird. Und so eine Beerdigung ist ja dramaturgisch eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, weil wir lernen alle Beteiligten kennen. Wir lernen die Regisseurin im Film kennen, den Drehbuchautoren, die Schauspieler und so weiter. Und dann geht es eben in dem Film darum, dass auch weiter gedreht werden soll. Und auf einmal soll die Praktikantin die Rolle der Emily übernehmen. Da sind natürlich die anderen Schauspieler drüber empört. Und das Ganze wird dann so ein Film im Film. Es geht um die Sorgen und Nöte von Drehbuchautoren, von Regisseuren. Es geht um den Narzissmus der Darsteller. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass die Kerngeschichte dann auf einmal auch in die Rahmenhandlung eingreift. Und die Kerngeschichte ist eben die, dass Emily, gespielt von Maria Kiyakowski, ihren Freund dazu auffordert, eine reiche Witwe sozusagen sich zu angeln, aber er verliebt sich tatsächlich in sie. Und dann geht die Liebe in dem Film aber ganz anders weiter, dass die neue Darstellerin der Emily, die sich in den Darsteller des Daniels verliebt. Und das beobachtet Lola Randl dann mit einem sehr heiteren Tonfall. Danke Ihnen, Anke Lewicke. Das sind die zwei Filme, die sie uns vorgestellt hat. Die Erfindung der Liebe von Lola Randl. Wie gesagt, die Regisseurin werden wir nachher selbst noch hören hier im Radiofeuilleton nach 11 Uhr. Und der zweite Film, der ebenfalls morgen in unsere Kinos kommt, Fruitvale Station von Ryan Coogler. Und weitere Kritiken zu weiteren aktuellen Filmen hören Sie dann auch in unserer Sendung Fazit ab 23 Uhr.